Katerina Iwanowna geht händeringend im Zimmer umher und auf ihren Wangen zeigen sich rote Flecke, was bei dieser Krankheit immer der Fall ist. »Du lebst bei uns, Müßiggängerin«, sagt sie, »isst, trinkst und genießt die Wärme.« Aber was gibt es denn zu essen und zu trinken, wenn die Kinder 3 Tage lang nicht mal eine Brotrinde zu sehen bekommen haben? Ich lag damals berauscht da. Nun, was ist da viel zu sagen? Ich lag berauscht da und hörte, wie meine Sonja sagt, sie ist so still und ihr Stimmchen so sanft. Hellblond ist sie, das Gesichtchen ist immer bleich und mager. Und so sagt sie, »Ja, wie denn, Katerina Iwanowna, soll ich denn wirklich auf so etwas eingehen?« Darja Franzowna aber, ein böses und der Polizei gut bekanntes Weib, hatte sich schon 3-mal durch unsere Wirtin erkundigt. »Warum denn nicht?« versetzt Katerina Iwanowna spöttisch. »Wozu es hüten? Als ob's Wunder, was für ein Kleinod wär!« »Klagen Sie sie aber nicht an, mein Herr. Klagen Sie nicht an, verurteilen Sie nicht. Das war nicht bei gesundem Verstand gesagt, sondern in erregter Stimmung, in der Gereiztheit einer Kranken und beim Weinen der hungrigen Kinder. Und es war auch eher nur um zu kränken gesagt, als im genauen Sinne des Wortes gemeint. Denn Katerina Iwanowna hat nun einmal so einen Charakter, und wenn die Kinder anfangen zu weinen, und sei es vor Hunger, schlägt sie sofort. Und da sah ich, es war gegen 6 Uhr, wie Sonjetschka aufstand, das Tüchlein umnahm, ihr Kapuzchen drüber zog und die Wohnung verließ. In der 9. Stunde aber kam sie zurück. Sie kam, ging direkt zu Katerina Iwanowna und legte schweigend auf den Tisch 30 Rubel vor sie hin. Kein einziges Wörtchen hat sie gesagt, nicht einmal hingeblickt. Sie nahm nur unser großes grünes Umlegetuch. Wir besitzen so ein gemeinsames Umlegetuch aus Drapdedam, nahm es um die Schultern, auch über den Kopf und das Gesicht und legte sich auf das Bett mit dem Gesicht zur Wand. Bloß die schmalen Schultern und der ganze Körper bebten. Ich aber lag wie vorher in demselben Zustand. Und da sah ich, junger Mann, da sah ich, wie Katerina Iwanowna gleichfalls ohne ein Wort zu sagen an das Bettchen von Sonjetschka herantrat und den ganzen Abend auf den Knien zu ihren Füßen lag, ihr die Füße küsste, nicht aufstehen wollte, und wie sie beide schließlich umschlungen einschliefen. Beide. Beide zusammen. Jawohl. Ich aber lag berauscht da.